Einen wunderschönen guten Abend. Club Night mit Sven Feit heute Abend, das letzte Mal in diesem Jahr. Daft Punk. Thank you. bei Club Night mit Sven Feeth. Uhr und gleich 29 Minuten. Das ist HR3 Radioservice. Keine Störungsmeldung. Wir wünschen gute Fahrt. aus München und er wird uns bescheren im Omen. 22 Uhr ist das HR3 Radioservice in der Club Night. Keine Störungsmeldung. HR3 wünscht gute Fahrt. genau, 22:10 Uhr. H3 Radioservice. Achtung, Autofahrer. Auf der A5 Kassel Richtung Frankfurt. Zwischen dem Reiskirchener Dreieck und dem Gamperer Kreuz kommt Ihnen vermutlich ein Fahrzeug entgegen. Fahren Sie bitte in beiden Fahrtrichtungen äußerst vorsichtig und überholen Sie nicht. Wir informieren Sie, sobald die Gefahr vorüber ist. Achtung, Autofahrer. Auf der A5 Kassel Richtung Frankfurt zwischen dem Reiskirchener Dreieck und dem Gamperer Kreuz kommt Ihnen vermutlich ein Fahrzeug entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen äußerst vorsichtig und überholen Sie nicht. Wir informieren Sie, sobald die Gefahr vorüber ist. Ganz genau, 22:30 Uhr ist es mittlerweile. Auf der A5 Kassel Richtung Frankfurt zwischen dem Reiskirchener Dreieck und dem Gambacher Kreuz besteht keine Gefahr mehr durch ein entgegenkommendes Fahrzeug. Und jetzt noch ein Szenetipp an dieser Stelle, und zwar am 21. Dezember ab 24 Uhr findet die 7 Jahre Groove Jubiläumsparty statt, und zwar auf 2 Ebenen, in der Box und im Café Fundus. Das Ganze ist am Theaterplatz in Frankfurt bzw. am Willy-Brandt-Platz direkt unterm Schauspielhaus. Mit dabei sind die DJs T, Hell, Herbert, Yannick, Groover Klein und Z-Bass. Die 7 Jahre Groove Jubiläumsparty also am 21. Dezember ab 24 Uhr in der Box und im Café Fundus. Und damit zurück zur Club Night und zu Sven Fett. Herrn Sven Fate. Das ist zum letzten Mal in diesem Jahr. Und ich muss sagen, dieses Jahr, das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Auf ein neues. We'll be right back. Ganz genau, 23 Uhr. Es ist die HR3 Klappner mit dem Radioservice. Keine Störungsmeldung. Wir wünschen gute Fahrt.

HR3 Club Night mit Sven Veth heute Abend. Ja, jetzt geht's nochmal ab. Endspurt vor Silvester. Natürlich nächste Woche Heiligabend mit Richard Barr zum Omen. Dann ist ja die Holy Christmas Rave im Doyen Bay. Da spiele ich am 25. um 1 Uhr nachts. Und am 27. freitags wieder im Omen. Und dann zum letzten Mal für dieses Jahr am 31.12. im Omen mit DJ Frank, Dagdag und ich. Ganz genau, 23 Uhr und 20 Minuten ist das. Auf der A661 Oberursel-Frankfurt zwischen Oberursel-Nord und der Bad Homburger Kreuz besteht keine Gefahr mehr durch ein entgegenkommendes Fahrzeug. We'll be right back. 23:30 HR3 Radioservice, keine Störungsmeldung. Und nicht vergessen, ab Mitternacht geht's los. Das Groove Magazin feiert seine 7 Jahre Jubiläumsparty auf 2 Ebenen. In der Box und im Café Fundus am Theaterplatz in Frankfurt ist das Ganze. Und am Schauspielhaus mit dabei sind die DJs T, Hell, Herbert, Yannick, Groover Klein und C-Bass. Und ihr solltet auf gar keinen Fall fehlen. Die HR3 Club Night Crew wartet schon auf euch und will mit euch feiern. Die 7 Jahre Groove Jubiläumsparty ab 24 Uhr in der Box und im Café Fundus. We'll be right back. Club Night mit Sven Veit. Das letzte Mal in diesem Jahr. Und es ist auch schon soweit. Ich möchte mich bei euch verabschieden und sagen, dass es ein sehr schönes Jahr war. Mit viel Veränderung hier und da. Dann wünsche ich euch schöne Feiern, Festtage und immer weiter. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Selbstverständlich. Januar bin ich wieder im Urlaub, bin ab 1. Februar wieder da. Also bis dann. Tschüss. Omen wird auf jeden Fall noch weitermachen nächstes Jahr. Wir wissen nicht genau wie lange, aber bestimmt bis, ja, hoffen wir bis Sommer. Also tschüss. We'll be right back. Achtung Autofahrer, 23:58, das ist jetzt HR3 Radioservice. Auf der A45 Dortmund Richtung Gießen befinden sich zwischen Herborn West und Herborn Süd Schafe auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie in diesem Bereich äußerst vorsichtig.